Kapitel 7. Bis 11 Uhr, wo die Verhandlung stattfinden sollte, verbrachten wir noch ein paar trübe Stunden. Da mein Vater und die übrige Familie als Zeugen aufgerufen waren, begleitete ich sie zum Gerichtshof. Während dieser ganzen elenden Verhöhnung der Justiz, denn nur so konnte ich diese Verhandlung betrachten, stand ich Folterqualen aus. Sollte doch entschieden werden, ob das Produkt meines Vorwitzes und meiner zügellosen Pläne den Tod zweier Mitmenschen verursacht hatte. Den eines lieblichen, frohen und unschuldigen Kindes und den eines anderen Menschen, weit fürchterlicher gemordet und mit all der Niedertracht, die den Mord in seiner Schrecklichkeit denkwürdig machte. Justine war zudem ein wertvolles Mädchen und besaß alle Eigenschaften, die ihr Leben bisher glücklich gemacht hatten. Nun sollte alles in einem schimpflichen Grabe ausgelöscht werden, und ich war die Ursache des Todes und der Schande. Tausendmal lieber hätte ich mich selbst an dem Justine zugeschriebenen Mord für schuldig bekannt. Aber ich war abwesend, als das Verbrechen begangen wurde. Mein Bekenntnis würde als der Irrwahn eines Verrückten gedeutet werden und sie, die durch mich litt, keineswegs von der Anklage freisprechen. Justines Auftreten machte einen würdigen Eindruck. Sie trug Trauer, und ihr immer schon anziehender Gesichtsausdruck erschien durch den Ernst, der sie beseelte, von ausgewählter Schönheit. Sie schien auf ihre Unschuld zu bauen und bangte nicht, obgleich sie angeglotzt und von Tausenden verabscheut wurde. Denn alles Wohlwollen, das ihre Schönheit sonst erweckt haben mochte, wurde in den Gedanken der Zuschauer ausgelöscht durch die Vorstellung von dem scheußlichen Verbrechen, das sie begangen haben sollte. Sie war ruhig. Dennoch war ihre Ruhe offensichtlich erzwungen. Da ihre Bestürzung ihr vorher als Schuldbeweis ausgelegt worden war, hatte sie sich ein Herz gefasst und eine äußerlich ruhige Haltung angenommen. Als sie in den Gerichtssaal eintrat, warf sie einen Blick über die Menge und bemerkte, wo wir saßen. Es schien, als würde ihr Auge bei unserem Anblick durch Tränen getrübt, aber sie hatte sich schnell wieder in der Gewalt. Die Verhandlung begann. Und nachdem der Anklagevertreter die Anklage verlesen hatte, wurden einige Zeugen aufgerufen. Mehrere sonderbare Tatsachen verbanden sich jetzt gegen sie, die jeden anderen, der nicht den gleichen Beweis ihrer Unschuld hatte wie ich, schwankend gemacht hätte. Sie war während der ganzen Mordnacht nicht zu Hause gewesen und von einer Marktfrau nicht weit von der Stelle, wo man den Körper des ermordeten Kindes gefunden hatte, gegen Morgen gesehen worden. Die Frau fragte sie, was sie dort tue. Aber sie schaute mit merkwürdigem Ausdruck um sich und gab nur eine verwirrte, unverständliche Antwort. Ungefähr um 8 Uhr kam sie ins Haus zurück, und als jemand von ihr wissen wollte, wo sie die Nacht verbracht habe, erwiderte sie, sie hätte nach dem Knaben gesucht und fragte dringend, ob irgendetwas über ihn bekannt geworden sei. Als ihr der Leichnam gezeigt wurde, verfiel sie in heftige Krämpfe und musste einige Tage im Bett bleiben. Dann wurde das Bild vorgewiesen, welches das Mädchen in ihrem Kleid gefunden hatte. Als Elisabeth mit versagender Stimme bestätigte, dass es das gleiche sei, welches sie eine Stunde etwa vor dem Verschwinden des Kindes diesem um den Hals gehängt habe, erfüllte ein Murmeln des Schreckens und des Abscheus den Gerichtssaal. Justine wurde zu ihrer Verteidigung aufgerufen. Im Verlaufe des Verhörs hatte sich ihr Ausdruck verändert. Überraschung, Kummer und Schmerz zeigten ihre deutliche Spur. Manchmal kämpfte sie mit den Tränen, aber als sie sich verteidigen sollte, sammelte sie all ihre Kräfte, nahm sich zusammen und sprach mit vernehmbarer, wenn auch schwankender Stimme. »Gott weiß«, sagte sie, »wie voll und ganz ich unschuldig bin. Aber ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie meinem Protest Glauben schenken werden.« Ich stütze den Beweis meiner Unschuld auf eine offene und einfache Erklärung der Tatsachen, welche gegen mich angeführt worden sind. Und ich hoffe, dass der gute Ruf, den ich gehabt habe, die Richter zu einer günstigen Auslegung neigen wird, da wo sonst etwaige Umstände zweifelhaft oder verdächtig erscheinen würden. Sie berichtete dann, dass sie mit Elisabeths Erlaubnis den Abend der Mordnacht im Hause einer Tante in Chenet, einem Dorfe etwa eine Meile von Genf entfernt, verbracht hatte. Als sie gegen 9 Uhr den Rückweg antrat, traf sie einen Mann, der sie fragte, ob sie das verlorene Kind nicht gesehen hätte. Dadurch wurde sie beunruhigt und suchte ihn mehrere Stunden lang, bis die Stadttore von Genf geschlossen waren und sie gezwungen wurde, die übrige Nacht in einer zu einem Hof gehörenden Scheune zu verbringen, da sie die Einwohner, denen sie gut bekannt war, nicht wecken wollte. Es war ihr unmöglich, dort zu ruhen oder zu schlafen, und so verließ sie ihren Zufluchtsort früh am Morgen, um weiter meinen Bruder zu suchen. Wenn sie sich auch nahe bei der Stelle, wo der Leichnam lag, aufgehalten hatte, so geschah dies jedoch ohne Vorbedacht, denn wie hätte sie ahnen können, dass hier ein Mord begangen sei? Auch ihre Bestürztheit der Marktfrau gegenüber hatte an sich nichts Erstaunliches. Ihr Gemüt war verwirrt, durch die schlaflose Nacht und von der Sorge erfüllt, was mit dem armen Wilhelm geschehen sei. Über die Anwesenheit des Bildes vermochte sie keine Erklärung zu geben. »Ich weiß«, fuhr das arme Opfer fort, »wie belastend dieser eine Umstand gegen mich wiegt, aber es steht einfach außer meiner Macht, ihn zu erklären. Und nachdem ich nun meine absolute Unkenntnis darüber geäußert habe, kann ich nur Vermutungen über die Möglichkeiten, wie es in meine Tasche gekommen ist, anstellen. Aber auch hierin bin ich gehemmt. Ich glaube nicht, dass ich auf Erden einen Feind habe und niemand deshalb so schlecht sein kann, dass er mich mutwillig ins Verderben stürzen will. Wie würde es der Mörder selber getan haben? Ich kann mich nicht entsinnen, dass ihm irgendeine Gelegenheit dazu geboten wurde. Und wenn wir annehmen würden, dass es doch so geschah, wie würden wir dann erklären, dass er sich so rasch und willig von dem Schmuck trennte, den er soeben gestohlen und um dessen Willen er einen Mord begangen hatte? Ich vertraue meiner Sache der Gerechtigkeit meiner Richter an, ohne jedoch irgendeine Hoffnung auf Freispruch zu hegen. Ich möchte als Letztes um die Erlaubnis bitten, einige Zeugen zu meiner Entlastung vorbringen zu dürfen. Vielleicht werden Ihre Aussagen für meinen Charakter und meine Vergangenheit bürgen, und meine Richter dann einsehen, dass ich unmöglich den grässlichen Mord begangen haben kann. Wenn nicht, dann füge ich mich in Ihren Richterspruch und werde meine Verurteilung demütig anhören, obwohl ich bei meinem Seelenheil schwöre, dass ich unschuldig bin. Verschiedene Zeugen, die Justine viele Jahre gekannt hatten, wurden aufgefordert zu erscheinen. Ihre Aussagen waren günstig, aber die feierliche Handlung, die ernste Miene der Richter, die gereizte Stimmung der Zuhörer schüchterten sie ein. Auch sie glaubten an Justines Schuld, und die Abscheu über die Untat machte sie bedachtsam und schwer aus sich herausgehend. Als Elisabeth sah, dass diese letzte Hoffnung der Angeklagten durch die Erinnerung an ihre ausgezeichneten Anlagen, ihre tadellose Vergangenheit und musterhafte Führung, die Richter günstig zu stimmen, fehlschlug, bat sie trotz ihrer heftigen Gemütsbewegung um die Erlaubnis, dem Gericht ein paar Worte zuwenden zu dürfen. »Ich bin«, so sprach sie, »die Cousine des unseligen ermordeten Knaben, oder vielmehr seine Schwester, denn ich wurde von seinen Eltern erzogen und lebte schon bei ihnen, noch bevor er geboren wurde. Man mag es daher für ungehörig von mir halten, dass ich bei dieser Gelegenheit vortrete, aber wenn ich mit ansehe, wie ein Mitmensch durch die Feigheit angeblicher Freunde zugrunde gehen soll, dann zwingt mich meine Pflicht zu sagen, was ich von Justines Charakter weiß. Ich bin mit der Angeklagten gut bekannt. Ich habe mit ihr fast ununterbrochen ungefähr 7 Jahre unter einem Dach gelebt. Während dieser ganzen Zeit erschien sie mir als der liebenswürdigste und gütigste Mensch. Sie pflegte Madame Frankenstein, meine Tante, während ihrer Krankheit liebevoll und mit der größten Zuneigung und Sorgfalt. Später hat sie ihre eigene Mutter während einer langwierigen Krankheit gepflegt und sie versorgt in einer Art und Weise, die bei allen, die sie kannten, unbegrenzte Bewunderung hervorrief. Danach lebte sie im Hause meines Onkels, wo sie von der ganzen Familie außergewöhnlich geliebt wurde. Sie war dem Kind, das nun tot ist, herzlich zugetan, wie die liebevollste Mutter. Ich persönlich zögere nicht zu sagen, dass ich trotz aller gegen sie vorgebrachten Beweise an ihre reine Unschuld glaube und darauf baue. Nie würde sie eine solche Untat begehen können. Es gab auch keine Versuchung zu einer solchen Freveltat. Was das Bild anbetrifft, worauf die ganze Beweisführung beruht, so hätte ich es ihr gern gegeben, wenn sie mich darum gebeten hätte, denn ich achte und schätze sie sehr. Prachtvolle Elisabeth! Ein beifälliges Murmeln entstand, aber es war hervorgerufen durch ihr großherziges Eingreifen und nicht im geringsten zugunsten der armen Justine, auf die sich die öffentliche Missbilligung mit erneuter Heftigkeit entlud, sie des schwärzesten Undankes bezichtigend. Justine weinte, als Elisabeth sprach, aber sie schüttelte nur das Haupt, dass sie nicht antworten wolle. Ich selber war während der ganzen Verhandlung aufs Höchste erregt, und meine Marter kannte keine Grenzen. Ich glaubte an ihre Unschuld, Ich war ihrer gewiss. Ich kannte den Dämon, der, ich zweifelte keinen Augenblick daran, meinen Bruder ermordet hatte und war überzeugt, dass er in seinem teuflischen Spiel auch diese Unschuldige Tod und Schmach ausgeliefert hatte. Ich vermochte meine qualvolle Lage nicht länger zu ertragen, und als ich erkannte, dass die Stimme des Volkes und die Mienen der Richter das unselige Opfer bereits schuldig gesprochen hatten, stürzte ich in furchtbarer Seelenpein aus dem Gerichtssaal. Die Folter der Angeklagten kam den meinigen nicht gleich. Sie wurde durch ihre Unschuld in ihrer Seelengröße gestärkt, doch mir zerrissen die Klauen der Reue die Brust und wollten von ihrer Beute nicht lassen. Ich verbrachte eine Nacht grenzenlosesten Elends. Am Morgen ging ich zum Gericht. Die Lippen und die Kehle waren mir wie ausgedörrt. Ich wagte nicht, die unheilschwere Frage zu stellen, aber man kannte mich. Der Beamte glaubte, den Grund meines Erscheinens erraten zu haben. Einstimmig war Justine verurteilt worden. Die Worte fehlen mir einfach, zu beschreiben, was ich bei dieser Kunde empfand. Bereits vorher hatte ich furchtbare Seelenqualen durchgemacht, und ich habe mich bemüht, sie mit Worten zu schildern. Aber die herzzerreißende Verzweiflung, die ich da empfand, nein, Worte können sie nicht wiedergeben. Der Mann, an den ich mich gewandt hatte, fügte noch hinzu, Justine hätte bereits ihre Schuld gestanden. Dieses Geständnis, bemerkte er, war in einem so offenkundigen Fall wohl kaum nötig, aber ich bin froh darüber. Schließlich verurteilt keiner unserer Richter gerne einen Verbrecher auf lauter Indizienbeweise hin, wie entscheidend sie auch immer sein mögen. Als ich nach Hause kam, fragte Elisabeth sofort nach dem Ergebnis. »Meine liebe Cousine«, erwiderte ich, »die Entscheidung ist so gefallen, wie du es erwartetest. Alle Richter wollen lieber, dass 10 Unschuldige leiden, denn dass ein Schuldiger entkomme. Übrigens hat Justine ihre Schuld gestanden.« Das war ein furchtbarer Schlag für die arme Elisabeth, die doch so fest auf Justines Unschuld gebaut hatte. »Ach«, sagte sie, »wie soll ich jemals wieder an menschliche Güte glauben? Wie konnte Justine, die ich wie eine Schwester liebte und achtete, wie konnte sie es über sich bringen, die Maske der Liebenswürdigkeit aufzusetzen, nur um uns zu verraten? Ihre sanften Augen schienen keine Härte, keine Bosheit und keine Lüge zu kennen, und doch hat sie einen Mord begangen.« Bald darauf hörten wir, dass das arme Opfer den Wunsch geäußert hatte, meine Cousine zu sehen. Nach meines Vaters Willen wäre sie nicht gegangen, aber er überließ sie schließlich ihrem eigenen Urteil und Gefühl. »Ja«, sagte Elisabeth, »ich werde gehen, obwohl sie schuldig ist. Du, Viktor, sollst mich begleiten. Ich kann nicht alleine gehen.« Der bloße Gedanke an diesen Besuch bereitete mir neue Schmerzen, aber ich konnte mich nicht weigern, mitzugehen. Wir betraten den düsteren Gefängnisraum und erblickten Justine, die auf etwas kargem Stroh am anderen Ende kauerte. Ihre Hände waren gefesselt. Als sie uns eintreten sah, stand sie auf, und nachdem man uns mit ihr allein gelassen hatte, warf sie sich Elisabeth bitterlich weinend zu Füßen. Auch meine Cousine weinte. »O Justine«, sagte sie, »warum hast du mir meinen letzten Trost genommen? Ich war von deiner Unschuld überzeugt. Und obgleich ich sehr unglücklich war, war ich doch nicht so verzweifelt, wie ich es jetzt durch dein Schuldbekenntnis bin.« »Und glaubst du denn auch, dass ich so schlecht bin? Verbindest auch du dich mit meinen Feinden, um mich zu vernichten?« Sie sprach mit tränenerstickter Stimme. »Steh auf, du Arme«, rief Elisabeth aus, »warum kniest du, wenn du unschuldig bist? Ich gehöre nicht zu deinen Feinden. Ich hielt dich für unschuldig, trotz aller Beweise, bis ich vernahm, dass du selbst deine Schuld bekannt hattest. Und sei versichert, liebe Justine, dass nichts auch nur einen Augenblick lang mein Vertrauen an dich erschüttern kann, außer deinem eigenen Eingeständnis.« »Ja, ich habe gestanden. Aber was ich bekannte, war Lüge. Ich bekannte, um die Absolution über meine Sünden zu erhalten, und nun liegt mir diese Unwahrheit noch schwerer auf dem Herzen als all meine anderen Sünden. Gott im Himmel möge mir vergeben. Seit ich verurteilt wurde, ist mein Beichtiger unaufhörlich in mich gedrungen, er drohte und schreckte mich, bis ich selber schon beinahe anfing zu glauben, dass ich das Ungeheuer war, als dass er mich ansah. Er drohte mir mit Höllenpein und Exkommunikation in meinen letzten Augenblicken, wenn ich weiter so verstockt bliebe. Meine Herren, ich hatte niemand, der mir ein Halt war. Alle verachteten mich als eine Bestie, die zu Schimpf und Schande verdammt war. Was sollte ich tun? In einer bösen Stunde griff ich zu einer Lüge, und seitdem bin ich wirklich unglücklich. Sie hielt weinend inne und fuhr dann fort. Voller Schrecken dachte ich, dass du, meine liebe Herrin, deine Justine, die deine selige Tante so hoch schätzte und die du liebst, für eine Kreatur halten würdest, fähig zu einem Verbrechen, so grausam, dass es nur der Teufel selbst begangen haben kann. Mein kleiner Wilhelm, liebstes, gesegnetes Kind. Bald werde ich dich im Himmel wiedersehen, wo wir alle glücklich sein werden, und das tröstet mich, mich, die Tod und Schande erleiden soll. O Justine, vergib mir, dass ich auch nur einen Augenblick an dir gezweifelt habe. Warum hast du dich schuldig bekannt? Aber trauere nicht, du Liebe. Ich werde überall deine Unschuld verkünden und den Glauben daran erzwingen. Warum musst du sterben, du, meine Spielkameradin, meine Gefährtin, die du mir mehr warst als eine Schwester? Ich kann dies furchtbare Unglück nicht überleben. Liebe, süße Elisabeth, weine nicht. Du solltest mich mit Gedanken an ein besseres Leben aufrichten und mich aus den kleinen Nöten dieser Welt, der Ungerechtigkeit und des Haders emporführen. Treibe du, meine beste Freundin, mich nicht zur Verzweiflung. Ich will versuchen, dich zu trösten, Liebste. Dies Unheil jedoch ist zu unfassbar, dein Missgeschick zu elend, dass Trost es mildern kann. Für dich gibt es keine Hoffnung. Aber der Himmel schenke dir Vergebung, meine liebe Justine, und eine Zuversicht, die sich über diese Welt hinaus erhebt. Oh, wie hasse ich ihren Pomp und ihr Blendwerk! Weil ein Mensch ermordet wurde, wird ein anderer auf eine langsame, quälerische Art seines Lebens beraubt, und dann glauben die Vollstrecker, deren Hände dampfen von dem Blut des Unschuldigen, dass sie ein großes Werk vollbracht haben. Sie nennen das Gerechtigkeit und Vergeltung. Vergeltung. Wie hasse ich dieses Wort. Unter seinem Deckmantel werden schwerere und entsetzlichere Verbrechen begangen als diejenigen, die man bestrafen will, und als sie der blutdürstigste Tyrann in seiner Raserei erfinden könnte. Aber all dies ist kein Trost für dich, meine liebe Justine, wenn du nicht frohlockst bei dem Gedanken, einer so lasterhaften Welt zu entrinnen. Ach, ich wünschte, auch ich wäre in Frieden vereint mit meiner Tante und dem lieblichen Wilhelm, ich wäre einer Welt entronnen, die mir verhasst ist und von dem Anblick der Menschen, die ich verabscheue, erlöst. Justine lächelte traurig. Dies, meine Herrin, klingt wie Verzweiflung und nicht wie Ergebung. Ich vermag es nicht, wie lieb ich dich auch habe, deinen Ansichten beizupflichten. Sprich mir von etwas anderem, etwas, das mir Frieden bringt. Während der Unterredung hatte ich mich in einen Winkel des Gefängnisraumes zurückgezogen, wo ich die fürchterlichen Seelenqualen, die mich peinigten, verbergen konnte. Verzweiflung! Wer wagte davon zu sprechen? Das arme Geschöpf, das am anderen Morgen hingerichtet werden sollte, war nicht so unglücklich wie ich. Ich knirschte mit den Zähnen, biss sie zusammen und stieß einen Seufzer aus, der mir aus tiefster Seele kam. Justine sprang auf, als sie mich erkannte, näherte sie sich mir und sagte, »Lieber Herr, Sie sind sehr gütig, mich zu besuchen. Ich wage es zu hoffen, dass auch Sie mich für unschuldig halten.« Es war mir nicht möglich zu antworten. »Ja, Justine«, versicherte Elisabeth, »er ist von deiner Unschuld überzeugter, als ich es je gewesen bin. Denn sogar als er hörte, du habest gestanden, glaubte er es nicht.« »Ich danke ihm aufrichtig.« In diesen letzten Augenblicken fühle ich den wärmsten Dank gegenüber allen, die meiner Güte gedenken. Wie trostvoll ist die Zuneigung anderer zu solch einer Elenden, wie ich es bin. Sie nimmt einen Teil meines Unglücks von mir, und ich werde in Frieden sterben können, nun, da du, meine liebe Herrin, und dein Vetter von meiner Unschuld überzeugt sind. So versuchte die arme Dulderin, sich und andere zu trösten. Sie gewann allmählich die Ergebung, die sie ersehnte. Ich aber, der wahre Mörder, fühlte die Verzweiflung unaufhörlich an meinem Herzen nagen. Sie ließ mir weder Hoffnung noch Trost. Auch Elisabeth weinte und war tief betrübt, aber ihr Schmerz war frei von Schuld, ein Schmerz, der einer Wolke gleicht, die den lichten Mond verhüllt, ihn eine Weile verbirgt und dennoch seinen Glanz nicht beflecken kann. Angst und Verzweiflung waren mir tief ins Herz und Gemüt gedrungen. Ich trug eine Hölle in mir, und nichts, nichts vermochte es, sie auszulöschen. Wir blieben mehrere Stunden bei Justine, und nur sehr schwer konnte sich Elisabeth losreißen. Wenn ich doch mit dir sterben könnte, rief sie, ich kann und kann in dieser elenden Welt nicht leben. Justine versuchte heiter zu erscheinen, während sie doch nur mit Mühe ihre bitteren Tränen unterdrückte. Sie umarmte Elisabeth inbrünstig und rief mit vor Bewegung erstickter Stimme, »Leb wohl, liebe Herrin, liebste Elisabeth, meine geliebte und einzige Freundin, ein gütiger Himmel segne und beschütze dich. Gott gebe, dass dies der letzte Schmerz ist, den du erleiden musst. Lebe, sei glücklich und mache andere glücklich.« Auf dem Rückweg sagte mir Elisabeth, »Du weißt nicht, mein lieber Viktor, wie erleichtert ich jetzt bin, nun, da ich von der Unschuld des unglückseligen Mädchens Gewissheit habe. Ich würde niemals mehr meinen Seelenfrieden gefunden haben, wenn ich in meinem Vertrauen in sie getäuscht worden wäre. In dem Augenblick, da ich sie wirklich für schuldig hielt, litt ich unter einer Herzensqual, die ich nicht überlebt hätte. Jetzt ist mein Herz erleichtert. Die Unschuldige muss leiden, aber sie, die ich für lieb und gut gehalten habe, hat mein Vertrauen nicht getäuscht, und ich bin getröstet. Du liebe Cousine, solche Gedanken, ebenso sanft und gütig wie du selber, belebten dich, und ich war ein Verzweifelter. Doch niemals hat jemand von der Verzweiflung erfahren, die ich damals durchlitt.